Aufschlag. Die Würfel sind gefallen, Gestank Besessenheit, verdrängt vom Duft der Freiheit. Am Ende knallt die Peitsche in der Legende, weiße Geschichten, fam, keine Seelenwende. Die Löcher in den Händen, sie haben sich geirrt. Die linke Hand fühlt nie, was die rechte fühlt. Aus tiefer Leidenschaft gedeiht auf Wut und Hass, alles vergeben, nie im Leben. Hör, was dein Herz dir sagt, hör, was dein Herz dir sagt. Es spricht die Wahrheit, sag, wenn's nicht mehr mag. Hör, was dein Herz dir sagt, hör, was dein Herz dir sagt. Es ist frei von Verrat. Hör, hör, was dein Herz dir sagt. Es spricht die Wahrheit, sag, wenn's nicht mehr mag. Hör ihm zu, denn es ist frei von Verrat. Zahl. Nicht entscheiden, beides feiern. Die Möglichkeit zu wählen, das Spiel im Leben. Erhaben, bewacht die Urne, das Wahlverfahren. Meistens mit Durstgefühl, nicht selten mit leerem Magen. Zweigleisig an die Wände, den Schmerz nicht dividiert. Durch zwei bedeutet oft gleich doppelt ruiniert. Zu große Lust und Schwäche, Schritt falsche Illusion, Parade beispielhaft, nicht mit dem Kopf gedacht. Hör, was dein Herz dir sagt, hör, was dein Herz dir sagt. Es spricht die Wahrheit, sag, wenn's nicht mehr mag. Hör, was dein Herz dir sagt, hör, was dein Herz dir sagt. Es ist frei von Verrat. Hör, hör, was dein Herz dir sagt. Es spricht die Wahrheit, sag, wenn's nicht mehr mag. Hör ihm zu, denn es ist frei von Verrat. Sag, es spricht die Wahrheit, sag, wenn's nicht mehr mag.